Ralf ist zurück. Hörspiel von Alexander Adolf. Ein herrlicher Tag. Jetzt lassen wir erstmal die liebe Sonne rein. Man sagt, das ganze Leben zöge nochmal am Sterbenden vorbei. Glauben Sie es nicht. Genau umgekehrt ist es. Sein Leben lang hat man den Tod vor Augen. Im Augenblick des Todes aber nicht mehr das Leben. Glauben Sie mir. Warum ich Ihnen das erzähle, das ist völlig ohne Belang. Es hat nichts mit dem Tod zu tun, gar nichts. Der Tod ist der Tod und hat nichts mehr mit dem Leben zu tun. Und nichts mit Leuten, die Fenster aufreißen und sagen, ein herrlicher Tag, jetzt lassen wir erstmal die liebe Sonne rein. Meine Güte. Ein herrlicher Tag, jetzt lassen wir erstmal die liebe Sonne rein. Du kannst mir deine Sonne sonst wo hinstecken. Ab jetzt herrscht Dunkelheit. Und das Frühstück stelle ich neben das Bett. Das Letzte, woran ein Mann in meiner Situation denkt, ist Frühstück. Essen Sie Ihr Ei, solange es noch warm ist. Ich hole das Tablett um 11 Uhr wieder ab. Naja. Lassen Sie mich von den Ereignissen erzählen, die meinem Tode vorausgingen. Ich hatte monatelang nichts von Ralf gehört und dachte, er sei irgendwo in Südamerika bei seinen dubiosen Geschäften, bis ich eines Tages diesen Anruf erhielt. Ja? Stellen Sie durch. Ja? Das glaube ich nicht. Würde mein Onkel nie tun. Hören Sie, ich kann es nachprüfen. Es wird ein Versehen sein. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Ja, wiederhören. Ralf war wieder da. Angeblich mit 51% der Stammaktien. Er hatte sich lange, zu lange ruhig verhalten. Und jetzt war er plötzlich aus der Versenkung aufgetaucht, um mich zu überrumpeln. Dieses Mal wird er alles daran setzen, um das ganze Imperium an sich zu reißen. Das wusste ich. Wenn ihm unser Onkel wirklich seinen Anteil verkauft hatte. Ich starrte aus dem Fenster meines Büros in den Sommermorgen. Macht ist so vergänglich, wie Atemhauch auf einer Glasscheibe. Darum musste ich denken. Ich hatte nicht bemerkt, dass jemand hereingekommen war, ein junges Mädchen in einer Art Uniform aus Pailletten. Was wollen Sie? Ihre Sekretärin hat mich reingelassen. Ich bin das singende Telegramm. Wer sind Sie? Das singende Telegramm. Ich habe Ihnen Folgendes zu übermitteln. Lieber Martin, das sind Sie doch, oder? Höchstpersönlich. Lieber Martin, du Arschloch, du Idiot, ich war schon immer vor dir da, die ganze Zeit. Du personifizierte Einfalt. Von den Milliarden Wörtern dieser Welt in Tausenden von Sprachen gibt es kein Passendes, um zu beschreiben das Ausmaß deiner Dämlichkeit. Das war Ralf. Wollen Sie es nochmal hören? Und gegen einen kleinen Aufpreis könnte ich auch noch dazu tanzen. Von wem ist das? Sagen Sie mir, wer Sie schickt. Keine Ahnung. Absender. Ich kann es mir ohnehin denken. Macht es Ihnen denn gar nichts aus, sowas zu singen? Da achte ich nicht so drauf. Hauptsache, die Gebühr ist bezahlt. Wollen Sie es jetzt noch mal hören oder nicht? Lieber nicht. Hat Ihnen also nicht gefallen? Überhaupt nicht. Deswegen brauchen Sie nicht so grob zu sein. Ich bin auch nur ein Mensch. Wenn Sie mich jetzt bitte allein lassen würden, ich habe zu tun. Glauben Sie, es macht solchen Spaß, ein singendes Telegramm zu sein? Und dabei gebe ich mir solche Mühe. Beruhigen Sie sich doch. Na, ich gebe Ihnen einen Zuschlag, weil es so schön war. Na, jetzt habe ich kein Geld bei mir. Schließlich schenkte ich ihr die Buntstifte und ein Lineal aus meinem Schreibtisch. Dann sagte ich alle Termine ab und raste zum Landhaus meines Onkels. Er hat sich schon vor Vaters Tod aus dem Geschäftsleben zurückgezogen und widmet sich seit dieser Zeit nur noch der Hundezucht. Er besaß 20% der Stammaktien. Ja. Ihr seid aber gewachsen seit dem letzten Mal. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich tue euch nichts. Hallo? Ist irgendjemand da? Nimmt irgendwer die Hunde weg? Kommt her, Jungs. Na, kommt schon. Die Tiere sind etwas beängstigend, finden Sie nicht? Das ist ihr Beruf. Wie meinen Sie das? Das ist der Beruf dieser Hunde, beängstigend zu sein. Selbst der Kleinste kann ihnen das Wadenbein durchbeißen. Und im Rudel sind sie tödlich, absolut tödlich. Das klingt sehr interessant. Und was geben Sie ihnen zu essen? Kleinere, lebendige Tiere. Mitunter fressen sie sich auch gegenseitig. Schrecklich. In der Tat. Möchten Sie mir freundlicherweise verraten, was Sie hier zu suchen haben? Ich wollte gern zu meinem Onkel. Sie möchten den Boss sehen? Ja. Ungünstige Zeit. In der Tat sehr ungünstig. Er schläft. Ich kann ja warten, bis er aufwacht. Kann lange dauern. Wie lang etwa? Tage, Wochen, Monate. Er schläft viel und gern. Ihr Onkel ist ein begnadeter Schläfer. Aber er muss doch irgendwann aufwachen. Wenn er aufwacht, will er die Jungs sehen. Wenn er die Jungs gesehen hat, will er spielen. Und wenn er genug gespielt hat, will er schlafen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Kommen Sie irgendwann wieder, irgendwann. Mein Anliegen ist sehr dringlich und eine Familienangelegenheit. Ich kann es mir denken. Sie sind Ralfs Bruder, nicht? Was wissen Sie von Ralf? War er hier? Er ist ganz anders als Sie. Die Jungs mögen ihn. So reden Sie doch. Haben Sie ihn hier gesehen in der letzten Zeit? Die Starken fressen die Schwachen. Wie meinen Sie das? Redensart. Kommen Sie irgendwann wieder. Vielleicht haben Sie Glück. Wenn Sie mich entschuldigen wollen, ich muss mich um die Jungs kümmern. Warten Sie, ich will wissen, wie Sie das meinen. Kommen Sie irgendwann wieder. Was soll das heißen? Die Starken fressen die Schwachen. Er verschwand. Ohne sich nochmal umzuwenden. Die großen, schwarzen Hunde sprangen um ihn herum. Ich starrte ihm nach, bis ich ihn nicht mehr von den Leibern der Tiere unterscheiden konnte. Das Gespräch hatte mich etwas verunsichert. Ich wusste nicht recht, was ich von den Worten des Verwalters halten sollte. Er hat noch immer keinen Bissen angerührt. Sieht mir nicht so aus, als würde er es noch tun. Abwarten. Und wenn man ihm das Ei intravenös gäbe? Unsinn. Da fiel mir plötzlich ein, dass ich mit meiner Mutter verabredet war. Ich hatte nicht auf die Zeit geachtet und indessen waren Stunden vergangen. Ich hoffte, sie würde noch auf mich warten. Ich hoffte es von ganzem Herzen und... Ich hatte Glück. Schon vom Gartentor aus sah ich sie am Frühstückstisch sitzen, umgeben von einem Meer blühender Schwertlilien, die sich im Wind sanft hin und her bogen. Schön, dass du gekommen bist, Martin. Mutter, ich... Setz dich und iss ein Ei, solange es noch warm ist. Ich habe keinen Hunger, Mutter. Ralf ist wieder zurück und diesmal will er mich ausbooten. Ihr müsst euch endlich vertragen, Martin. Er hat mir einen Drohbrief geschickt, Mutter. Ich habe gestern mit dem Doktor gesprochen. Er macht sich Sorgen um dich. Mutter, bitte. Du bist immer so überreizt, Martin. Sehr überreizt. Du siehst Feinde, wo gar keine sind. Du bildest dir Sachen ein und du machst uns Angst damit. Uns allen. Mir und Ralf und der ganzen Familie. Ich konnte nicht zuhören. Ich kenne ihre Monologe auswendig. Niemand will dir etwas tun. Das ist alles deine schreckliche Fantasie. Was sie mit Messer und Gabel auf dem Frühstückstisch machte, fesselte meine Aufmerksamkeit ganz und gar. Aber du willst dir ja nicht helfen. Von keinem lässt du dir helfen. Du sagst, du hast Verhandlungen, du machst Transaktionen, aber es ist alles meine nur Mutter leeres Gerede. Meine Mutter teilte ein quadratisches Toastbrot in zwei gleichschenklige, dreieckige Teile. Vielleicht solltest du wirklich eine Weile... Du weißt, was sie der Doktor schob gesagt hat. Das linke Teil an den Tellerrand und begann die Spitze des rechten bloß für ein Weilchen gleichmäßig zu buttern. Martin, hörst du mir überhaupt zu? Dann schnitt sie das ungebutterte Teil vom gebutterten ab und bestrich dessen Hälfte gleichmäßig mit Marmelade. Iss doch wenigstens was. Sie schnitt die Marmeladenhälfte ab, spießte sie mit der Gabel auf und führte sie zum Mund, um davon die Hälfte abzubeißen. Und warum isst du kein Ei? Sie legte das verbleibende Stück auf den Teller zurück und schnitt säuberlich das Halbrund ab, das ihre Zähne im Brot hinterlassen hatten. Martin? Mutter, bitte hör auf! Hör auf, Mutter, du machst mich wahnsinnig! Aber was ist denn, Martin? Entschuldige, Mutter, ich habe mich gehen lassen. Ich fahre jetzt in die City zurück, um zu retten, was noch zu retten ist. Falls du Ralf siehst, sag ihm, dass ich ihn sprechen muss. Ist wenigstens noch dein Ei, Martin. Man hätte Mutter noch nie mit dem geschäftlichen Kram belasten können. Sie denkt an die Familie, macht sich Sorgen und ihr Herz ist schwach. Ich fuhr die Hauptstraße runter und glaubte an jeder Ecke Ralf zu sehen. Aber es war alles nur Einbildung. Ralf trifft man nicht aus Zufall. Im Grunde genommen war es ein herrlicher Tag. Die Luft war heiß und trocken und die entgegenkommenden Autos glitzerten in der Sonne wie Edelsteine. Auf der rechten Straßenseite ging ein Mädchen mit wunderschönen Beinen. Aber das kann ja nicht sein. Das ist ja Christine. Christine! Christine! Christine! Christine, warte doch! Martin, ich hab's ein bisschen eilig. Steig ein und ich bring dich hin. Eigentlich gehe ich ganz gern zu Fuß. Tut mir gut, weißt du? Steig schon ein. Ich muss mit dir sprechen. Wenn du es dir so wünschst. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Ich wollte dich die ganze Zeit anrufen oder wenigstens schreiben, aber es gibt so viel zu tun. Ich habe Terminvereinbarungen, die ich einhalten muss, weißt du? Sicher, sicher. Aber früher haben wir uns jeden Tag gesehen. Ich habe eben viele Termine zurzeit. Ich mache dir keine Vorwürfe, Christine. Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich bin etwas durcheinander. Ralf ist zurück. Mhm, schon gehört. Ich glaube, ich habe Angst vor ihm. Vor meinem eigenen Bruder. Solange ich lebe, hat er mir alles weggenommen. Und was er nicht wegnehmen kann, macht er kaputt. Ich würde gern Radio hören. Jetzt will er mich aus der Firma haben. Das wollte er ja schon, seit Vater tot ist. Mach doch das Radio an. Seitdem ich weiß, dass er wieder hier ist, schwinden meine Kräfte. Ich bin wie gelähmt. Dabei müsste ich doch schneller sein als er, schneller als Ralf. Ich muss Entschlüsse fassen, Entscheidungen fällen. Ich überlege und überlege, Christine. Bitte, würdest du jetzt das Radio anschalten? Ich kann meinen Onkel nicht sprechen und Mutter redet nur dummes Zeug. Ich habe das Gefühl, diese Familie hat sich gegen mich verschworen. Sag mir doch, was ich tun soll. Bitte sag's mir. Entspann dich und mach das Radio an. Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich habe dich nicht gebeten, mich mitzunehmen. Da fällt mir ein, wo soll ich dich eigentlich absetzen? Zu Hause, wie ich schon sagte. Nichts hast du gesagt. Du hast mit keinem Sterbenswörtchen verraten, dass ich dich heimbringen soll. Du bist eingestiegen und... Schrei mich nicht an, Martin. Ich schreie nicht! Du hast nichts anderes gesagt, als dass ich dieses verdammte Radio anmachen soll. Und sonst hast du nichts gesagt. Schon gar nicht, wo du hin willst. Du hättest mich wirklich nicht mitnehmen müssen, Martin. Aber ich wollte dich ja mitnehmen. Du hast mir nur nicht gesagt, wo du hin willst. Martin. Was war das? Hörst du das? Was denn? Da ruft jemand meinen Namen. Habe ich nicht gehört. Es war ganz deutlich, er hat Martin gerufen. Oh, pass lieber auf, wo du hinfährst. Martin. Da! Schon wieder. Jemand ruft meinen Namen. Klingt so, als ob es hier aus dem Auto käme. Mein Gott. Doch, auf die Straße auf. Jetzt lacht er mich aus. Hörst du es denn nicht? Nee, du bist völlig übergeschnappt. Das war ganz deutlich. Aus dem Radio. Es kam aus dem Radio. Das Radio spricht mit mir. Es hat Martin gesagt. Das reicht. Lass mich aussteigen. Es hat Martin gesagt. Du hast irgendwas gehört. Irgendwer hat Martin gesagt, auf der Straße oder sonst wo. Und du hast es auf dich bezogen, wie du alles auf dich beziehst. Du erzählst nur von dir, du interessierst dich nur für dich. Du hältst dich für den Nabel der Welt. Und jetzt lass mich bitte raus. Fang jetzt keinen Streit an. Ich hab's nicht bös gemeint. Ich bin überspannt. Diese Sache mit Ralf geht mir nicht aus dem Kopf. Lass mich raus. Schon gut, schon gut. Aber wir haben uns gar nicht richtig unterhalten. Tut mir leid, dass ich nur über mich gesprochen habe. Wie geht's dir eigentlich? Sag mir wenigstens noch, wie es dir geht. Seit einigen Sekunden besser. Christine, warte doch, Christine! Aber sie antwortete nicht mehr. Jetzt hatte ich's mir mit ihr auch noch verscherzt. Der einzigen Frau, mit der ich jemals so etwas wie glücklich gewesen war. Und das Radio hatte meinen Namen gesagt. In einer halben Stunde ist Visite. Der Doktor wird sicher böse sein, wenn Sie das Ei nicht aufgegessen haben. Ich begab mich auf schnellstem Wege ins Büro, um die Termine für den Nachmittag abzusagen. Zeit. Ich brauchte Zeit, um zu überlegen. Normalerweise liebe ich den Gang durch die Korridore, wenn ich meine Mitarbeiter begrüße. Morgen, Becker. Morgen. Morgen, Rittberg. Guten Morgen. Morgen, Zinker. Guten Morgen, Herr Martin. Morgen, Englund. Englund? Englund! Herr Englund! Und dann sah ich ihn. Er saß auf Englunds Schreibtisch und blätterte in Englunds Notizblock. Englunds kleiner Schreibtisch bog sich unter seinem Gewicht. Und sitzend überragte er mich immer noch um Haupteslänge. Der ganze Mann sah nicht so aus, als ob er seine Kleider in normalen Geschäften kaufte. Was haben Sie hier zu suchen? Dich. Wie bitte? Ich suche dich, kleiner Mann. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass das der Platz von Herrn Englund ist. Der wird nicht mehr kommen. Ich habe ihn dispensiert. Was soll das heißen? Das bedeutet, Englund ist fort und ich bin hier, kleiner Mann. Verschwinden Sie freiwillig oder muss ich die Leute von der Sicherheit kommen lassen? Deine Sicherheitsleute habe ich auch dispensiert. Rühr das Telefon nicht an oder ich brech dir den Arm. Oh! Lassen Sie mich los! Herr Becker, kommen Sie bitte mal! Herr Zenker, Herr Rittberg, kommen Sie bitte! Weißt du, wie das ist, wenn der einer den Arm ganz langsam Becker! Bricht? Zenker! Rittberg, hört mich denn keiner? Die werden nicht kommen, weil ich's ihnen verboten hab. Ich muss mit dir reden, kleiner Mann. Was wollen Sie? Ralf schickt mich. Hätte ich mir denken können. Sagen Sie Ralf, dass ich das Katz-und-Maus-Spiel satt habe. Wenn er mit mir sprechen will, soll er selbst herkommen. Ralf lässt dir ausrichten, dass du noch heute hier verschwinden sollst. Es ist jetzt seine Firma, kleiner Mann. Ich denke ja gar nicht dran. Dann muss ich dich dispensieren, kleiner Mann. Mir können Sie keine Angst einjagen. Du hast Angst. Ich kann's riechen. Bei manchen Leuten riecht man's eher, als dass man's sieht. Nimm ab, kleiner Mann. Hallo, hören Sie, geben Sie mir die Polizei. Nein, nein, schicken Sie mir die Polizei. Ich bin in einer Notlage. Mutter? Mutter, ich bin in Gefahr. Tu irgendwas. Hol die Polizei. Ralf hat mir einen Schläger auf den Hals gehetzt. Verdammt, schick jemanden her. Nein, Mutter, ich will jetzt nicht übers Essen reden. Ich bin in Gefahr. Hörst du nicht? Nein, das ist kein Scherz. Verdammt, Mutter! Mutter? Aufgelegt. Oh, Scheiße. Du musst nett zu deiner Mutter sein, kleiner Mann. Um Himmels Willen, hört sie auf, mich kleiner Mann zu nennen. Ralf hat gesagt, ich soll dich nur einmal warnen. Du ersparst dir eine Menge Schmerzen, wenn du spurst. Schau mal, was da auf der Briefwaage liegt. Was liegt denn da? Mein Gott, das ist ja ein Ohr. Ein richtiges Ohr von einem Menschen. Wem gehört das Ohr? Früher hat's ein Englund gehört, jetzt ist es meins. Ihr Schweine! Aber jetzt gehört's dir, weil ich's dir schenke, kleiner Mann. Das ist Wahnsinn! Tu, was ich dir gesagt hab. Ralf hat 51% und er will dich raushaben. Ich gehe jetzt und du kannst deine Sachen packen und verschwinden. Er hat das Ohr abgeschnitten, er hat tatsächlich das Ohr abgeschnitten. Und wenn du nicht verschwindest, tu ich dich dispensieren. Er hat Englunds Ohr abgeschnitten. Wiedersehen, kleiner Mann. Und nennen Sie mich nicht kleiner Mann! Weißt du was? Ich mag dich, kleiner Mann. Ich musste sofort meinen Onkel sprechen und herausfinden, ob Herr Ralf tatsächlich 20% der Stammaktien überlassen hatte. Lassen Sie mich rein. Ich muss zu ihm. Das ist völlig ausgeschlossen. Gehen Sie zur Seite. Jürgen schläft und wenn er aufwacht, will er spielen. Egal, es geht um Leben und Tod. Ich lasse Sie höchst ungern rauf. Bitte. Na schön, aber... Erst essen wir noch ein Häppchen Ei. Ich stürmte die Treppen hinauf. Noch nie war ich die Treppen so schnell hinaufgestürmt, wie ich sie jetzt hinaufstürmte. Ich stürmte hinauf, 3, 4, 5 Stufen auf einmal nehmend. 6, 7, 8 Stufen mit einem einzigen Schritt überspannend stürmte ich die Stufen hinauf. 9, 10, 11 Stufen hinaufrasend sprang ich die Treppen hoch bis zur Tür meines Onkels und holte nicht eher Luft, bis ich nicht meines Onkels Schwelle überschritten. Onkel. Onkel, ich muss mit dir sprechen. Ach, Martin. Spiel mit mir. Ich muss Sie was fragen, Onkel. Ich will spielen. Mir ist nicht nach Spielen. Ralf will das Unternehmen für sich allein. Hast du das gewusst? Ich will spielen. Ich will spielen. Ich will spielen. Also gut. Wir spielen zuerst. Welches Spiel willst du spielen? 15 Fragen. Gut, 15 Fragen. Aber dann muss ich mit dir reden. Bist du ein Mensch? Nein. Ein Tier? Also gut, du bist ein Hund. Jetzt haben wir gespielt und ich muss mit dir reden über Ralf. Was für ein Hund bin ich denn? Bitte, lass uns reden. Ralf will mich aus der Firma schmeißen. Hast du deine Anteile abgegeben? Was für ein Hund bin ich denn? Ein Pudel, Spitz, ein Schnauzer? Bitte, hör mich an. Dobermann, Dogge. Ralf will uns alle ruinieren. Er hat 51%. Ein Dackel. Bist du ein Dackel? Ein Windhund, ein Jagdhund, ein Kampfhund. Ich komme nicht drauf. Das ist der Unterschied zwischen Ralf und dir. Ralf hat Fantasie. Du hingegen bist ein armseliges Würstchen. Ralf wird die Firma wieder zu dem machen, was sie früher einmal war. Soll das heißen? Das soll heißen, dass ich ihm meine Anteile geschenkt habe. Geschenkt? Ja, geschenkt. Du bist nur ein Schwächling, Martin. Du warst immer einer. Und jetzt verschwinde, geh zu deiner Mama und heul dich aus. Onkel, ich... Ich hetz dir die Hunde hinterher, wenn du nicht gleich weg bist. Onkel, hör mich an! Jungs, kommt her! Und dann die Treppen des Onkels hinunterhastend, die geifernden, bellenden Biester im Rücken, erinnerte ich mich an das Versprechen, das ich Mutter gegeben hatte. Ich musste pünktlich zum Essen kommen. Um ein Haar hätte ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Sie erwarteten mich vorwurfsvoll am Esstisch, meine Mutter und ihre Freundin, Frau Natter. Sie müssen wissen, dass ich so schrecklich stolz auf meinen Sohn bin. Er ist so erfolgreich beim Fernsehen. Ich habe lange daran gezweifelt, ob es auch das Richtige für ihn ist. Aber der Erfolg gibt seiner Wahlrecht. Was Sie nicht sagen. Guten Tag, Frau Natter. Hallo, Mutter. Du kommst spät, Martin. In letzter Zeit komme ich nur noch zu spät. Mein Sohn kommt nie zu spät, kann er sich auch gar nicht leisten in seinem Beruf. Dein Freund ist auch schon da. Er war pünktlich. Welcher Freund? Er ist gerade rausgegangen. Ich habe den Namen vergessen. Er ist so ein großer, sportlicher Typ. Beim Fernsehen ist alles ganz pünktlich, weil die Sendungen genau dann beginnen müssen, wenn es im Programm steht. Welcher Freund denn? Ich habe gar keinen Freund eingeladen. Na, du wirst ihn ja gleich sehen. Iss doch was. Nimm dir. Mutter schnitt ein längliches Stück Braten ab, tunkte es in Kartoffelpüree. Sie führte die Gabel zum Mund und biss den eingetunkten Teil ab. Den Rest legte sie auf den Teller zurück und halbierte ihn mit dem Messer. Es wäre undenkbar, dass mein Sohn einmal zu spät kommt. Was ich nicht sagen. Sie schnitt die Hälfte des Bratenstücks in 6 gleich große Teile und wälzte sie in Soße. Ist doch was, Martin. Ich habe lange daran gezweifelt, ob das Fernsehen das Richtige ist. Aber der Erfolg gibt meinem Sohn recht. Eigentlich jammerschade, dass Ihr Sohn heute fehlt, Frau Natter. Mindestens genauso traurig ist es, dass der Herr Ralf nicht gekommen ist. Da kommt ja dein Freund, Martin. Oh Gott. Hallo, kleiner Mann. Das ist nicht mein Freund, Mutter. Aber Martin! Der Kerl hat meinen Prokuristen zerstückelt. Heute Vormittag, das ist ein Mörder. Und jetzt bin ich hier, kleiner Mann. Ich hole die Polizei! Ihr Sohn ist ja völlig durcheinander. Ach, das legt sich, wenn er erst mal was gegessen hat. Iss doch was, Martin. Ich will nichts essen! Dieser Mann hat Herrn Englund das Ohr abgeschnitten. Was du nicht sagst, Martin. Aber jetzt iss erst mal was. Mutter teilte eine Karotte der Länge nach mit der Gabel. Sie tunkte die Karotte in Soße und biss die Hälfte ab. Du bist völlig konfus, Martin. Du machst mich konfus, Mutter, deine Art zu essen. Ich kann nicht ertragen, wie du isst. Ich habe nie was gesagt, aber ich ertrage es nicht. Deine Art zu essen ist unerträglich. Du musst nett zu deiner Mutter sein, kleiner Mann. Und sie hört auf, mich kleiner Mann zu nennen. Hier sitzt ein gewalttätiger Sadist und ihr esst einfach weiter. Das ist ja das reinste Irrenhaus. Da fiel mir plötzlich ein, dass ich Englunds Ohr in die Tasche gesteckt hatte. Ich griff hinein und hoffte von ganzem Herzen, ich möge es nicht verloren haben. Und es war noch da. Schon ein bisschen steif, aber gut erhalten. Martin, ich muss sagen, diesmal gehst du ein bisschen zu weit. Ihr glaubt mir nicht. Hier ist der Beweis. Martin, musst du dich so während der Mahlzeiten benehmen? Mutter, das ist ein Beweisstück. Ich glaube, mir wird übel. Schau dir das an, was du angerichtet hast. Frau Natter, warten Sie, ich gebe Ihnen einen Schnaps. Und wenn ich zurückkomme, hast du dieses Ding weggeräumt. Mutter erhob sich und eilte hinter Frau Natter her. Ihre Stimmen verklangen in den dunklen Räumen des Hauses und ich blieb allein mit dem gedungenen Schläger am Esstisch zurück. Ich habe schlechte Nachrichten, kleiner Mann. Ich lehne es ab, mich mit Ihnen zu unterhalten. Du weißt ja, wie das ist. Neue Befehle und so. Ich werde dich leider dispensieren müssen. Es war eine Geschmacklosigkeit von Ihnen, hierher zu kommen. Macht mir auch keinen Spaß, ehrlich. Aber was sein muss, muss sein. Bringen wir es hinter uns. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Komm mit, kleiner Mann. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Ich verschwinde schon. Aber du kommst mit. Da wurde mir klar, was er vorhatte. Ralf wollte mich ausschalten, ein für alle Mal. Das war das Ende. Ich sah mich um. Bis zur Tür würde ich es schaffen. Komm jetzt, kleiner Mann. Das Fenster. Draußen lief eine schmale Brüstung die Hauswand entlang. Bitte komm jetzt. Glück. Ich brauche nur ein wenig Glück und natürlich Geschicklichkeit, um mein Leben zu retten. Du kannst nicht abhauen, kleiner Mann. Ich sprang auf, rannte zum Fenster. Es war halb offen. Zum Glück war es halb offen und sprang raus. Mit den Füßen die Mauer abtastend, spürte ich die Brüstung und setzte vorsichtig einen Fuß neben den anderen, tastete mich mühsam die Hauswand entlang vom Fenster weg. Bloß vom Fenster weg. Den rauen Stein der Fassade tröstend unter meinen Fingernägeln tastete ich mich weg vom Fenster. Bloß vom Fenster weg. Kleiner Mann! Bloß vom Fenster weg. Die Straße unter mir. Ich durfte nicht hinsehen. Die Hauswand starrte ich an und tastete mich weiter. Kleiner Mann, wenn ich dich kriege, bringe ich dich ganz langsam um. Er kriegt mich nicht. Ich bin beim nächsten Fenster. Gleich hab ich's geschafft. Das nächste Fenster hatte ich erreicht. Es war von innen abgeschlossen. Durch die Scheibe sah ich ein Mädchen auf dem Bett liegen. Ein Mädchen mit wunderschönen Beinen. Aber das ist ja Christine. Christine! Christine! Warum spionierst du mir hinterher, Mann? Lass mich rein! Verschwinde, Ralf kann jeden Augenblick zurück sein. Ralf? Wieso Ralf? Du hättest es früher oder später rausbekommen. Schon seit Jahren treffe ich mich hier mit ihm. Ihr zwei habt was miteinander, wie? Ich liebe Ralf, ich liebe seine Brutalität, ich hab sie immer geliebt. Christine, ich vergib dir alles, aber bitte lass mich rein. Kann nicht. Kleiner Mann! Ich bin nicht ihr kleiner Mann. Christine, lass mich bitte rein. Ich kann nicht, ehrlich. Ralf hat mich ans Bett gebunden. Er ist so brutal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich schaute auf die Straße hinunter. Die Hunde meines Onkels hatten das Haus erreicht. Sie sprangen an den Wänden hoch und kläfften, was das Zeug hielt. Zur Rechten konnte ich meinen Mörder dabei beobachten, wie er behutsam aus dem Fenster kletterte. Ich komme, kleiner Mann. Martin, ich komme. Was machst du da für Unsinn? Im Stockwerk über mir beugten sich Mutter und Frau Natter aus dem Kommen Fenster. Kommen Sie rein, Sie holen sich den Tod in dieser Kälte. Ich bin in Lebensgefahr. Lass dein Seil runter, schnell. Martin, meine Geduld ist am Ende. Ich bin sehr ärgerlich. Jetzt habe ich dich. Ich musste es nochmal versuchen. Schritt für Schritt vom Fenster weg. Links ist noch ein anderes Fenster. Ich weiß es. Ich weiß, dass da noch ein anderes Fenster ist. Da muss eines sein. Ich tastete mich weiter. Wenn ich dich habe, breche ich dir alle Finger, kleiner Mann. Und dann schmeiß ich dich runter. Zum letzten Mal! Hör mit dem Unsinn auf! Du bist ein Schwächling, Martin! Du warst immer einer! Mein Sohn, der beim Fernsehen arbeitet, kann sich solche Blamagen nicht leisten. Was will ich sagen? Sei einmal in deinem Leben sportlich, Martin! Stell dich dir heraus! Hallo! Kleiner Mann! Und ich tastete mich vorsichtig seitwärts die Brüstung entlang. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf jetzt nicht zuhören. Immer weiter die Brüstung entlang. Ich muss mich konzentrieren. Spring, Martin! Sei keine Memme! Ich muss mich konzentrieren bis zum nächsten Fenster. Wegen deiner haben wir alle nichts als Ärger. Na los, spring schon, du Memme! Sei ein Mann! Ich muss mich konzentrieren! Martin! Du tust besser, was dein Onkel sagt. Gleich tue ich dich dispensieren. Ich hab's geschafft, das Fenster. Ich bin beim Fenster. Ich bin gerettet. Na also, es geht doch. 11:05, höchste Zeit für unser Frühstücksei. Los, spring! Ich will kein Ei, lassen Sie mich rein. Alles zu seiner Zeit. Erst essen wir unser Ei, solange es noch warm ist. Vielleicht ist das ja wirklich eine gute Idee. Ich hatte verloren. Sie würden mich niemals mehr reinlassen. Ich hatte alles verloren. Meinen Besitz, meine Firma, meine Freunde, meine Familie. Und Ralf war der Sieger. Spring, kleiner Mann. Spring. Spring! Spring! Spring! Spring! Spring! Spring! Spring! Spring! Spring! Spring! Die Zeit war gekommen. Ich musste einen Entschluss fassen. Ich tat das in dieser Situation Nächstliegende. Ich sprang. Jetzt wissen Sie genauso viel wie ich. Ich bin tot. Tot wie ein Türnagel. Und schrecklich verstümmelt noch dazu. Aus diesem Grund möchte ich gern eingeäschert werden. Das ist einfach viel ästhetischer und billiger. Weiterhin geht es zu überlegen, was mit Englunds Ohr gemacht wird. Sollte der Rest von England nicht gefunden werden... Lieber Martin. Bitte stör mich jetzt nicht, ich bin tot. Sollte der Rest von England also nicht gefunden werden, schlage ich vor, das Ohr separat beizusetzen. England war ein erstklassiger Prokurist und hat es verdient. Nein, Martin, du bist nicht tot. Niemand ist tot. Ach, sagen Sie doch was, Herr Doktor. Sie waren lange sehr krank, mein Lieber. Sie hatten sich eine Menge in den Kopf gesetzt und Ihr Nervenkostüm hat ein wenig Schaden gelitten. Ich weiß nicht. Ihre Mutter hat sich Tag und Nacht um Sie gesorgt. Wir alle haben uns Sorgen gemacht. Ach, Martin. Was ist mit Ralf? Den gibt es doch gar nicht. Du hast ihn dir selbst ausgedacht. Sie werden sich tatsächlich damit abfinden müssen, gewissen Fantasieprodukten zu entsagen. Ja, ihre eigenen Gesundheit zuliebe. Du hast die ganze Zeit Sachen erzählt, die in Wirklichkeit nie passiert sind. Aber jetzt wirst du gesund. Ach, Herr Doktor, ich bin so glücklich. Wollen Sie vielleicht jetzt Ihr Ei essen? Um ehrlich zu sein, ich möchte für den Rest meines Lebens verschont bleiben. Nun, dann essen Sie eben was anderes. Ich habe mir das alles ausgedacht. Woher soll ich denn wissen, dass ich mir euch nicht auch ausgedacht habe. Ja, wir dürfen ihn nicht zu sehr anstrengen. Lassen wir ihn ein bisschen ruhen. Bis bald, mein Junge. Ich liebe dich. Alles wird wieder gut, mein Lieber. Jetzt werde ich also gesund, aber woher soll ich denn wissen, ob ich mir das nicht nur ausgedacht habe? Woher soll ich denn wissen, ob ich mir das nicht nur ausgedacht habe? He, kommt zurück. Ich muss euch was fragen. Christine, Herr Doktor, woher soll ich denn wissen, ob ich mir das alles nicht nur ausgedacht habe? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ralf! Ich bin zurück, Martin. Ralf ist zurück. Ein Hörspiel von Alexander Adolf. Die Rollen und ihre Darsteller waren Martin Gerd Baltus, Mutter Tilly Lauenstein, Frau Natter Gisela Trove, Christine Philine Peters-Arnolds, Onkel Manfred Steffen, der Fremde Alf Marholm, Verwalter Franz Josef Steffens, das singende Telegramm Mort Ackermann, Krankenschwester Marianne Kehlau. Sie hörten eine Aufnahme von Radio Bremen aus dem Jahre 1989. Ton Peter Nielsen, Schnitt Christoph Romanowski, Regieassistenz Angela Geretz, Regie Gottfried von Einem.